Das soziale Netzwerk bittet seine Nutzer zu entscheiden, welcher Nachrichtenquelle sie vertrauen und welcher nicht. Das kalifornische Unternehmen will dadurch besser gefälschte oder aufgebauschte Nachrichten bekämpfen. Zugleich versucht es, sich damit selbst aus der Kritik zu nehmen, sagt der deutschstämmige Tech-Blogger Frederic Lardinois von TechCrunch.com. Facebook musste halt dann selber nicht sagen, was sind Fake News und was sind keine Fake News, sondern es bleibt dann halt den Benutzern überlassen zu sagen, welchen Medien vertrauen sie und welchen vertrauen sie nicht. Bereits in der nächsten Woche sollen erste Tests starten. Nachrichtenmeldungen, die von Nutzern als vertrauenswürdig eingestuft werden, sollen im sogenannten Newsfeed, der Hauptansicht von Einträgen bei Facebook, künftig eine höhere Priorität erhalten. Weniger gut bewertete Nachrichtenquellen sollen dagegen seltener auftauchen. Die neue Funktion soll zuerst in den USA eingeführt werden. Später soll es sie weltweit geben. Wann genau sie nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Ein wenig kehrt das 2004 gegründete Netzwerk damit zu seinen Anfängen zurück, sagt Tech-Blogger Lardinois. Früher war es ja so, dass bei Facebook eigentlich die Nachrichten und die Meldungen von Freunden chronologisch durch diesen Feed liefen. Das hat sich aber in den letzten Jahren verändert. Da hat man dann den Algorithmus benutzt. Mit dieser Veränderung jetzt geht man ja wieder einen Schritt zurück und sagt, das Wichtigste für die Benutzer sind eher die Meldungen von Freunden, vielleicht die Nachrichten, über die sich unterhalten, aber nicht unbedingt die Nachrichten, die die Marken rausschicken oder die alle Zeitungen verteilen bei Facebook. Das Erscheinen von Texten, Videos und Bildern ist damit weniger stark an einen Algorithmus gekoppelt. Bereits in der vergangenen Woche hatte Facebook-Chef Zuckerberg einen Umbau des so wichtigen Newsfeeds angekündigt. Das Unternehmen steht seit den Präsidentschaftswahlen 2016 unter Druck. Es muss befürchten, dass die Politik in Washington die Tech-Konzerne des Silicon Valley stärker kontrolliert und ihnen womöglich Auflagen macht. Vor allem Facebook trifft die Kritik, denn 45% der erwachsenen Amerikaner beziehen ihre Nachrichteninformationen laut einer Pew-Studie via des sozialen Netzwerks.